lächle, selbst wenn es sollte brechen, wenn da auch Wolken im Himmel sind, es dir gelingt, wenn du durch deine Angst und Sorgen lächelst und vielleicht schon morgen siehst du dann, die Sonne zeigt sich für dich. Erhellt dein Gesicht mit Frohsinn, versteckt der Trauer Spuren darin, auch wenn man sah, Tränen sind immer ganz nah. In dieser Zeit muss es dir gelingen, zu lächeln, was soll dir Weinen bringen? Du findest das Leben noch lohnend dazu. In dieser Zeit muss es dir gelingen, zu lächeln, was soll dir Weinen bringen? Du findest das Leben noch lohnend dazu.